wo gehst du hin, wohin, wo gehst du hin, wohin, wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Wo gehst du hin, wohin? Wo gehst du hin, wo gehst du hin? Wohin, wo gehst du hin?